Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Sie hörten Kinder als Brandstifter, die 314. Folge der von Werner Brink verfassten Reihe Es geschah in Berlin. Erstsendung im RIAS am 18.06.1963. Um pädagogische Effekte geht es auch in der nächsten Folge dieser Serie, die sich auf Protokolle der Polizei beruft. Der Räuber Menne trieb im RIAS am 25. März 1963 sein Unwesen. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Diese Geschichte ist in manchem Punkt nicht gerade außergewöhnlich. Leider möchte man sagen, aber sie ist auch alles andere als alltäglich. Sie fängt an in einem der Lokale, die uns von der Kriminalpolizei nur allzu gut bekannt sind. Aber da verkehrt eben nicht nur Kundschaft von uns, da gerät immer wieder auch mal ein anderer hinein. In diesem Fall hat da ein Mann die Bekanntschaft eines, na sagen wir, eines jungen Mädchens gemacht. Immerhin eines jungen Mädchens, das da öfter anzutreffen ist. Jedenfalls hat sie da auch manche Freunde. Nun kick doch einer an, Männer. Was hat sich denn die Uschi da angelacht? Den hat sie nicht die Uschi angelacht, der hat ihr angelacht. Schon vor einer ganzen Weile. Mann, und da sitzen wir hier und kauen eine halbe Stunde an unserer Molle. Vielleicht lässt der Kavalier was springen. Und da muss man erstmal die Länder ein bisschen näher erforschen. Ja. Ja, da lachen Sie, Fräulein. Was? Ja, Sie erzählen so lustig. Wirklich? Ja, da halten Sie es vielleicht noch eine Weile mit mir aus, was? Oh, eine Weile. Vielleicht noch ein Jahrzehnt. Ach, soll ich Ihnen zureden, was? Och, das brauchen Sie ja nicht. Das mache ich auch nicht. Ich finde immer noch jemand, der mich nett findet, mit dem ich mich ein bisschen verstehe und so. Ne? Den haben Sie doch schon gefunden. Na, also. Na, wollen wir uns einen genehmigen oder wollen wir lieber gleich gehen? Gehen? Och, ich trinke lieber noch einen Kirsch. Na, bitte, einen Kirsch. Namens Uschi. Namens Detlef, namens Menne. Namens, Achso, du hast Gesellschaft. Entschuldige. Das macht doch nichts. Die Herrschaften kennen sich? Ja, so ein bisschen, nicht? Also, na bitte, dann nehmen Sie doch ruhig Platz hier, meine Herren, bitte. Nee, wir wollen ja nicht stören, nicht? Ach, von stören. Stören kann ja keine Rede sein, wenn Sie mir nicht gerade die junge Dame hier entführen wollen. Nee, so ist das ja auch nicht wieder gemeint. Na, so, dann, ja, was trinken die Herren? Die Herren trinken so allerlei. Eigentlich alles, was man ihnen anbietet. Und ihr Gastgeber ist nicht kleinlich. Warum er sich so spendabel zeigt, weiß er in dieser Stunde vielleicht selber nicht genau. Oder aber er hat ein bestimmtes Ziel vor Augen. Moment, meine Herren. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick, ja? Der ist gut, nicht? Der ist prima, Oschi. Warum bist du nicht ein bisschen netter zu dem? Netter? Wieso denn? Na ja, Mensch, das sieht man doch. Na, wenn er mal so ein bisschen so dichter kommt, leicht zupft sie zurück. Na ja, man dachte ja vielleicht, für den bin ich zu haben. Du stehst doch ganz ansehnlich. Na sag mal, ihr habt wohl einen geistigen Nabelbruch. Von denen lasse ich mir vielleicht einladen, ja. Aber wenn er mit seinen Pfoten zu weit geht, da rasselt bei mir der Rollladen. Na ja, du brauchst ja auch bloß... Du, da kommt er wieder. So. Meine Herrschaften, na, wollen wir uns mal noch eine Kleinigkeit erlauben, wie? Na ja, Kleinigkeiten. Du bist köstlich, Mädchen. Ja. Wie wärst du mit einem Glas Shampoo? Oh, gerne. Gerne. Und so zecht man lustig weiter. Der freundliche Gastgeber, das Mädchen Uschi und die beiden jungen Herren Detlef und Menne, genauer Hermann. Bis der Mann mit den Spendierhosen plötzlich ein Geständnis macht. Also Kinder, so sehr ihr mir sympathisch seid, nicht wahr? Jetzt ist Feierabend. Mein Geld ist nämlich alle. Mensch, immer wenn es gemütlich wird. Ah, du weine mal nicht, mein Junge. Onkel Heinrich kapituliert doch nicht so schnell, Mensch. Wir fahren zu mir nach Hause. Einverstanden? Bravo. Und du sagst ja nicht, Uschi? Ich möchte lieber zu mir nach Hause. Aber alleine. Kommt ja nicht auf der Rechnung, oh, so siehst du aus. Wa? Das werden Sie mir doch nie antun, Fräulein Uschi. Also, Uschi, du sei doch nicht so. Also, ich tue ihn überhaupt nicht. Nun, Das Fräulein Uschi ist ja gar nicht so, wie sie gern tut. Sie lässt sich zureden und man fährt zu viert mit einer Taxe in die Wohngegend des freundlichen Gastgebers. Mach dich doch mal hier nicht so breit, Detlef. Ich krieg ja dem Herrn zu sehr auf die Pelle. Oh, das macht er nicht. Komm so ruhig ran. Siehst du. Schaffst du. So, jetzt hier kurz vor der nächsten Ecke. Ja, Nummer 11, da können Sie halten. Nummer 11? Ja. Macht 6,15 Mark, der Herr. Ja, also müssen aber so nett sein, einen Augenblick warten. Er muss mal erst Geld aus der Wohnung holen. Ich lasse Ihnen die beiden jungen Herren als Pfand hier. Ja, Sie können ja ruhig schon mit mal raufkommen, Fräulein, ja? Ach nö, ich warte auch lieber hier. Mensch, sei nicht so albern, Uschi. Ich gehe schon immer mit. Wir kommen ja nach. Es ist nicht so, wie der Taxifahrer vielleicht hätte fürchten dürfen. Nein, der Herr kommt kurz darauf aus dem Hause wieder zurück, bezahlt den Fahrpreis und löst damit zugleich auch die beiden jungen Herren aus. Alle drei steigen dann munter zur Wohnung empor, in der das Fräulein Uschi schon wartet. Hier, leg doch ab hier. Ja, da hinten, Mensch, so Kinder, also jetzt müssen wir aber noch ein bisschen Stoff ranschaffen. Ein paar Flaschen Schnaps und Bier und so ein bisschen Aufschnitt können wir auch gebrauchen, ne? Na, das wäre ich mal am besten holen gehen, das ist ja keine Männersache. Aber das können die beiden Herren genauso gut. Na klar. Na, also gut, dann kommst du mit mir, Detlef. Und Männer, bleibt so lange bei Onkel Heinrich. Ah, jetzt sagst du doch wenigstens schon Onkel Heinrich. Gut, brauchst du dir nur noch den Onkel abzuschminken, Mädchen. Na, vorsichtig, nicht doch so dicht dran. Nee, das bekommt mir nicht. Ja, bekommt ihr schon. Also kommst du nun mit einholen, Detlef, oder kommst du nicht? Ja, ich komm ja schon. Eine Ulke-Tüte ist dieser Heinrich nicht. Na, wenn der denkt, er könnte mich noch kaschen, dann... Na, denkst du vielleicht, der hat uns bloß auch Spaß eingeladen? Na, warum denn nicht? Der hat doch Kohlen, sagt dir. Ich hab doch vorhin gesehen, wie er das Geld für die Taxi geholt hat aus dem Wäscheschrank. Wäscheschrank? Ja, aber da hat er's ja nicht mehr. Das hat er jetzt hinten drin gesteckt, in der Hosentasche. Na Mensch, da kannst du leicht ran, Uschi. Na, sag mal dir, der drückt wohl ein Hühnerauge aufs Hirn. Denkst du vielleicht, ich klau hier? Ja, warum denn gleich so ein graffiert Wort? Du kannst doch den Mann ein bisschen streicheln. Deibe, solche Sachen mach ich nicht mit. Dann hol du mal lieber gleich alleine den Schnaps und das Bier und die Wurst. Nee, du, da bleib ich lieber weg. Na, mach keinen Quatsch, Uschi. Du kannst das doch nicht alleine lassen. Unsertwege macht ja kein Gelage. Es wird wirklich ein wahres Gelage, das der gastfreundliche Mann in seiner Wohnung veranstaltet. Man macht Schallplattenmusik, man sitzt vorm Fernseher... Dann wird wieder ein Stückchen getanzt und vor allen Dingen wird fleißig nach dem Alkohol gegriffen. Das heißt, die beiden jungen Herren tun mehr so als ob. Dafür ermuntern sie umso lebhafter den Gastgeber und schenken ihm immer wieder neu ein. Nicht doch, nicht doch, nicht doch, Jungs. Mensch, da gießt man doch nicht so viel ein, Mensch, da kann ich doch gar nicht alles. Mensch, Uschi, deine Freunde sind ja ganz schön spendabel. Ja, lass mal. Ist ja gut gemeint, aber du trinkst mal wirklich nicht so viele. Ach, Mensch, nein. Mensch, wir kommen da nicht ran an den Kerl. Wenn die Uschi dir noch mal ein bisschen mehr beschmusen würde. Ja, sie will doch nicht. Du weißt doch, wie sie ist. Mach ich kurz einen Prozess, Detlef. Der ist ja sowieso schon bald voll bis oben an. Ach, Onkel Heinrich, Sie haben wohl nicht gehört. Das hat eben geklingelt gehabt. Da ist ein Herr, der will Ihnen... Ein Herr? Der Herr, der will... Moment mal, Uschi. Was will denn der? Entschuldigen mal, ja? Ja? Ja, wo ist er denn, der Herr? Da ist er, du Sack, du Blöder. Bist du denn wahnsinnig, Männer? Na, mach hier kein Kakeo, Uschi, los, raus! Pfui, ihr seid ja solche Sträuche! Und das war ein... Wie viel Geld, meinen Sie? Über 600 Mark. Na, ganz schön. Ja. Ich hatte es in meiner Brieftasche. Die Brieftasche hatte ich in meiner Gesäßtasche, nicht wahr? Woher die Lumpen das rausgekriegt haben, ist mir ja heute noch schleierhaft. Na also, das dürfte doch wohl nicht so schwierig gewesen sein. Da war doch schließlich das Fräulein Uschi, nicht? Nee. Ausgeschlossen. Also, das ist ein anständiges Mädel. Na ja, also... Nun, nee, bestimmt, Herr Kommissar. Sonst hätte ich mich doch nie auf so ein Abenteuer eingelassen. Das wäre gewiss in jedem Fall besser gewesen. Naja, besser. Was macht man nicht manchmal, Herr Kommissar? Eben, ja. Können Sie uns die Burschen wenigstens beschreiben und diese Dame dazu? Sicher. Und können Sie uns vor allen Dingen auch das Lokal sagen, in dem Sie ursprünglich die Bekanntschaft gemacht hatten? Ah, das ist schon schwieriger, Herr Kommissar. Sehen Sie mal, ich war an dem Abend in verschiedenen Lokalen. Welches nur das letzte gewesen ist, also... Na, so ungefähr wenigstens. So, also in diesem illustren Etablissement glaubt der Herr auch gewesen zu sein. Na, also hier jemand herauszufinden, das dürfte ja nicht ganz einfach sein. Och, das ist nur eine Frage der Erfahrung, lieber junger Kollege. Wenn Sie erst mal eine Weile länger dabei sind, da wissen Sie genau, wie es gemacht wird. Kommen Sie, wir gehen mal so ganz gemütlich durch. Moment mal. Da sehe ich doch jemanden, der so gut passt auf die eine Beschreibung. Ach, und noch dazu ein lieber Bekannter von uns. Wo denn? Ja, gucken Sie, da drüben an dem Ecktisch da. Mit der jungen Dame, meinen Sie, Herr Frank? Ja, genau den meine ich. Das ist doch, wie heißt er noch? Ja, das ist doch der Detlef Lander und das Mädchen dazu. Na, das ist vielleicht die Uschi? Nun, da müssen wir aber sehr viel Glück haben. Guten Abend, Herrschaften. Guten Abend. Na, lange nicht gesehen. Was, Herr Lander? Wer ist denn das, Detlef? Na, merkst du das nicht? Was wollen Sie denn, meine Herren? Tja, was wollen wir wohl, was? Auch nicht doch, Fräulein Uschi. Bleiben Sie doch noch mal ein bisschen hier, ja? Oh, schon wieder so ein Verrückter. Tja, ja. Alle sind so verrückt nach Ihnen, nicht? Kriminalpolizei. Herr Lander, kommen Sie doch gleich mal mit, so ein bisschen, ja? Ja, das ist alles sehr ulkig, was Sie mir da erzählen. Bestimmt, Herr Kriminalbeamter, aber da irren Sie sich. So, so. Also bitte, so eine Sache mache ich nicht. Einen überfallen lassen. Das war eine Schweinerei, was die Jungs da gemacht haben, bestimmt. Aber nicht mit mir, Herr Kriminal. Na, wer waren denn die Jungs? Der zweite namentlich. Der eine war ja wohl der Detlef, nicht? Ja, der Detlef hat es aber wohl eigentlich nicht gemacht. Aha. Ihr versteht euch wohl sehr gut, was? Na, also wenn Sie das so meinen, dann hätte ich ja überhaupt nichts gesagt, nicht? Naja, der Detlef, der war, dabei war er ja wohl, aber gemacht hat es eigentlich der Menne. Der Menne? Naja. Naja, wer ist der Menne? Ich meine, wie heißt er komplett? Wo wohnt er? Tja, ja, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Natürlich, ja. So muss es ja auch kommen, nicht wahr? Das haben wir gerne. Menne, der große Unbekannte. Ich kann Ihnen leider auch nicht weiter sagen, Herr Kriminalbeamter. Ich kenne den Menne eben bloß als Menne. Mehr weiß ich auch nicht. Naja, aber... Sie müssen doch wissen, woher Sie ihn kennen. Naja, eben aus der Kneipen. Da, was denn sonst, war? Weiter kann ich Ihnen nicht sagen. Aber der Detlef Lander ist sonst geständig in dieser Sache. Vielleicht kennt er von seinen Komplizen wirklich nicht mehr als den Vornamen Menne. Nun, wir haben ja mancherlei Möglichkeiten, also soll man ihm Gelegenheit geben, uns diesen Menne etwas genauer herauszusuchen. Herr Z., der Menne... Da handelt es sich um den uns bereits bekannten Hermann Berlich. Hermann Berlich? Ja. Mhm. Berlich war hier polizeilich gemeldet, ist aber bereits vor 4 Monaten nach Nürnberg zur Abmeldung gekommen. Ja, wenn er in Nürnberg ist, dann kann er nicht leicht an dem Raub hier beteiligt gewesen sein. Tja. Also Nachfragen in Nürnberg, außerdem hier weiterhin Observationen in den einschlägigen Lokalen durchführen. Ja. Kripo Nürnberg an Kripo Berlin. Hermann Berlich... Geboren 4.11.40, Bauhilfsarbeiter, war hier bis vor 10 Tagen tätig und auch polizeilich gemeldet. Dann ist Hermann Berlich nach unbekannt verzogen. Also wahrscheinlich ist er wieder hier in Berlin gelandet. Ja, muss er ja eigentlich, Herr Z., wenn er tatsächlich als Hauptbeteiligter für den Raub in Frage kommt, nicht? Pressenotiz und Fernsehfahndung veranlassen. Jawohl, Herr Z. Die Berliner Kriminalpolizei bittet um ihre Mitarbeit. Wegen des Verdachtes, an einem schweren Raub beteiligt zu sein, wird der 23-jährige Hermann Berlich gesucht. Berlich ist 1,74 groß, ziemlich breit, hat blondes, nach hinten gekämmtes Haar und ein auffallend schmales Gesicht. Wer kann Angaben machen über den derzeitigen Aufenthaltsort des Gesuchten? Mitteilungen, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Also, damit wir uns richtig verstehen, Herr Kriminalbeamter, ich möchte nicht etwa in die ganze Geschichte mit reingezogen werden, nicht? Nein, natürlich nicht. Und wenn der Mann erfährt, dass ich ihn verpfiffen habe, na, dann können Sie gleich einen Kranz für mich bestellen. Na, also, erstmal wird er das ja nicht erfahren, da können Sie ganz beruhigt sein. Und zweitens, so schlimm wird es ja wohl auch nicht gleich werden, was? Na, jetzt sagen Sie mal nicht. Der hat jetzt nämlich einen Revolver bei sich. Ah, ein Revolver? Ja, oder eine Pistole, ich weiß nicht. Ich kenne mir da so nicht aus, wissen Sie? Ja. Jedenfalls hat er mir das Ding gezeigt, ein amerikanisches. Ja. Das hat er mir nämlich zwei Abende vorher, da hat er wohl eine Villa eingebrochen, wo ein Ami wohnt. Ja, erzählen Sie doch mal. Ja, na also, ich wollte ja das alle ja nicht wissen, habe ich gesagt. Was erzählst du mir, die ganze Geschichte? Ich will mit sowas nichts zu tun haben. Na, und ja. Da ist er dann ja auch wieder gegangen, ne? Ja, und eigentlich hat er ja bei Ihnen übernachten wollen, nicht? Ja, nein, nicht nur bloß das. Der wollte sogar ein paar Tage bei mir bleiben, wissen Sie? Und vielleicht hätte ich das auch gemacht, ja, wenn er nicht die ganze Geschichte mir da erzählt gehabt hätte. Ja, wir danken Ihnen jedenfalls für Ihren Hinweis. Und noch eins, sollte er trotzdem wieder bei Ihnen aufkreuzen, ich hoffe, dann werden Sie uns doch sofort Bescheid geben. Naja, das ist ja wohl Ehrensache, Herr Kriminalbeamter. Ja. Sonst wäre ich ja gar nicht erst zu Ihnen gekommen. Ja, also das mit dem Villeneinbruch dürfte stimmen, Herr Z. Das war vor 3 Tagen. Und wir haben auch eine Anzeige dazu vorliegen. Und danach sind außer der Schusswaffe einige Schmuckstücke entwendet worden. Und als Täter käme demnach der Berlich in Frage? Naja, wenn er das schon selber sagt, privat, nicht wahr? Dann ist ja vielleicht nicht daran zu zweifeln. Na, Hauptsache, wir haben den Burschen erstmal. Ja, bitte? Herr Z. Ja, Frau Müller? Da ist eine ältere Dame, die Sie gern sprechen würde. Ja, bitte. Wollen Sie mal bitte näher treten, ja? Herzlichen Dank. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Mein Name ist Alversbach. Ich komme zu Ihnen wegen des Mannes, den Sie da suchen, diesen Berlich. Ah ja, bitte wollen Sie denn nicht Platz nehmen? Ja, vielen Dank. Aber ich will Sie gar nicht so lange aufhalten. Dieser Hermann Berlich hat früher mal bei mir gewohnt. Ach. Damals war er noch ein anständiger Junge. Inzwischen ist er nun auf die schiefe Bahn geraten, das wusste ich schon. Und nun kommt er vorhin und... Vorhin? Ja, heute Vormittag. Da kommt er zu mir und fragt, ob er nicht ein paar Tage bei mir wohnen könnte. Ach, nee. Ja, das habe ich ja auch gesagt, Herr Kommissar. Das heißt, ich habe Nein gesagt, nicht nee. Nein, mein Junge, habe ich gesagt. Und das war einmal. Na, und da hat er angefangen zu jammern. Er wüsste nicht, wo er bleiben sollte und so. Ja. Und da habe ich ihm den Rat gegeben, er soll doch mal zur Bahnhofsmission gehen. Mhm. Ja, und daraufhin ist er dann auch wieder verschwunden bei mir. Und sowas Dummes, vielleicht eine halbe Stunde später, ich will gerade einholen gehen, da spricht mich meine Nachbarin an und sagt... War das nicht vorhin der Hermann Berlich, der da bei Ihnen war? Ich sage, ja, wieso? Da sagt sie, der Mann wird doch gesucht. Das haben Sie doch gestern Abend im Fernsehen gebracht. Und in der Zeitung steht es heute auch. Hm. Stellt Sie sich das vor, meine Herren? Ich hatte ja keine Ahnung davon. Darum bin ich gleich hergefahren, um Ihnen das zu sagen. Ja, das ist sehr nett von Ihnen. Na ja, ich dachte, vielleicht geht er tatsächlich zur Bahnhofsmission. Und wenn Sie da womöglich ein bisschen aufpassen, dann... Ja, herzlichen Dank jedenfalls für Ihren Hinweis. Ja, bitte. War ja rührend, die Dame. Ja, das finde ich auch, Frank. Ja, na, ich bezweifle nur, dass der Männer Berlich zur Bahnhofsmission gehen wird. Ja, warum sollte er es nicht machen, Frank? Ja, aber wir können ja nicht überall jemanden aufstellen, wo er eventuell Unterkunft suchen könnte, ne? Das nicht, aber immerhin könnten wir, wie in diesem Fall, Bescheid geben. Ja. Sollte der Mann bei der Bahnhofsmission auftauchen... Dann sofort Nachricht an uns, beziehungsweise Kriminalkommissar vom Dienst. Denn ach so, ja. Wenn, ja. Dann kommt er ja wohl erst heute Abend, wenn wir alle schon weg sind. Kriminalkommissar vom Dienst? Ja, guten Abend. Guten Abend. Hier ist das Übernachtungsheim der evangelischen Bahnhofsmission. Ja? Bei uns hat sich eben ein Mann gemeldet, der von der Kriminalpolizei gesucht wird. Hm. Es handelt sich um einen Hermann Berlich. Ja, und Sie haben den Mann angenommen? Ja, natürlich. Wenn Sie ihn suchen, dann... Ja, eben. Alles auch ausgezeichnet. Ja, behalten Sie den Mann nur dort. Ich veranlasse inzwischen alles Weitere. Ja, bitte. Als Kriminalbeamter muss man daran gewöhnt sein, dass ein gemütlicher Abend zu Hause keineswegs gesichert ist, wenn man die Wohnungstür nach der Heimkehr vom Dienst hinter sich geschlossen hat. Und wenn das Telefon klingelt, dann muss am anderen Ende durchaus nicht eine gute Freundin sein. Es gibt in unserem Beruf doch... Oh, entschuldigen Sie. Ja, Z? Ja, guten Abend, Herr Kollege. Guten Abend. Hier ist der KKVD. Ich bekomme eben die Meldung, dass der gesuchte Hermann Berlich sich zurzeit im Übernachtungsheim der evangelischen Bahnhofsmission befindet. Er wird auch dort bleiben. Ach, danke. Ja. Fordern Sie über die Funkbetriebszentrale sofort Streifenwagen an zur Festnahme des Berlich. Ja. Wir kommen so schnell wie möglich hinterher. Jawohl, in Ordnung. Du, wir müssen Acht geben. Der Mann soll möglicherweise im Besitz einer Schusswaffe sein. Er wird wohl nicht gerade im Missionsheim losknallen. Na, man weiß nicht. Guten Abend. Guten Abend. Wir kommen wegen des Hermann Berlich. Ach so, ja. Moment, bitte. Bitte schön. Guten Abend, Herr Berlich. Kommen Sie doch mal bitte raus vor die Tür, ja? Was ist denn nun passiert? Herr Berlich, versuchen Sie keine Schwierigkeiten zu machen. Sie sind vorläufig festgenommen. Ihr seid wohl wahnsinnig! Halt! Macht Sie keinen Unsinn! So ein Strolch. Schießt noch, bevor wir ihn untersuchen konnten. Ja. Du, wir müssen Verstärkung anfordern. Weil. Hier Bertha 17. Bertha 17. Standort Übernachtungsheim, evangelische Bahnhofsmission. Bei Versuch, Verbrecher festzunehmen, Täter geflüchtet in Richtung auf das nahe Industriegelände. Brauchen dringend Verstärkung. Achtung, Täter führt Schusswaffe bei sich. Was sich daraufhin in den nächsten Minuten abspielt, kann man schwer beschreiben. Während wir, mein Kollege Frank und ich, noch unterwegs sind, rasen vier verschiedene Einsatzkommandos der Schutzpolizei heran. Sperrung Edisonstraße bis zum Spreeufer. Gruppe 2 Industriegelände Eingang bis Jägerallee. Dritte Gruppe von Stadtbahnbrücke bis zu den Auramwerken. Gruppe 4 übernimmt nach Absperrung Durchsuchung des gesamten Geländes. Wir kommen kurz darauf selber zum Tatort. Oder wie soll man hier sagen, zu der Stelle, von der aus der von uns gesuchte Hermann Menne Berlich geflüchtet ist. Ich fordere sofort noch angesichts des umfangreichen Geländes, in dem sich der Gesuchte verbergen kann, den Einsatz von Hundeführern an. Entkommen kann uns der Gesuchte eigentlich kaum, so wie der gesamte Komplex umstellt ist. Es fragt sich nur, wie lange es dauern kann, bis wir ihn aufgestöbert haben. Noch hat er Zeit. Na, wo kommst denn du jetzt her, du Rumtreiber, wie? Na, wo gibt's denn sowas? Och, das war er ja gar nicht. Hallo? Hallo? Ist da jemand auf dem Frachtkahn? Ja? Was gibt's denn? Polizei, haben Sie irgendein verdächtigen Mann bemerkt? Ja, eben ist ja einer über Bord gerannt. Ich dachte erst, das wäre mein Oller und ich will schon anfangen mit der Jardinenpredigt. Da rennt der los, macht kehrt und klettert wieder an Land. Ja, in welcher Richtung denn? Da lang. Danke. Es sieht beinahe so aus, als sollten wir kein Glück haben. Aber das ist doch ausgeschlossen, Herr Z. Der Mann kommt doch nirgendwo hier raus. Die Einsatzkommandos drehen doch jeden Winkel um und um. Ja, dafür ist das Gelände aber auch ziemlich unübersichtlich, Frank. Achtung! Hallo! Hierher! Wir haben den Mann! Hier unten im Keller. Machen Sie nicht normal, unsinnbärlich. Hände hoch! Ihr hebt ja furchtbar an. Ja, hier liegt ja seine Schusswaffe, Herr Z. Sieh mal an. Und durchgeladen ist er auch schon wieder. Vielleicht lassen Sie mir los, Herr Wachmeister. Meine Hände, Mann. Au! Halt! Halt! Bleiben Sie stehen, Mann! Ich schieße! Das war doch wohl das Letzte am Blödsinn, was Sie sich noch leisten wollten. Da aus dem Keller herauszukommen. Oder sind Sie anderer Meinung, Hermann Berlich? Da wollen Sie nichts sagen. Nee. Ich sage überhaupt nichts. Wozu? Ist hier noch was zu sagen? Nein. Eigentlich haben Sie recht. Der Fall ist klar, jedenfalls soweit es Sie und Ihren Komplizen angeht. Höchstens, dass man dem Opfer noch etwas zu seinem Leichtsinn sagen könnte. Aber gerade das ist ja nichts Außergewöhnliches. Sie hörten die 308. Folge von Es geschah in Berlin. Werner Brink bearbeitete Protokolle der Westberliner Polizei. In diesem Fall ging es am 25.03.1963 um den Räuber Menne. Am kommenden Samstag lade ich Sie zu einem Spaziergang durch Dresden ein. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut. Musik